über ihn erzählen. Mein Lifestyle ist Trash, das kann man deutlich sehen. Ratten und Scham, die kennen meinen Namen, denn ich hab sie trainiert auf deinen Biolan. Du möchtest gern Punk, ist nachts still Containern, freust dich wie Bolle über Produkte mit Fehlern. Ich hingegen schick nur übelst geilen Scheiß, Schmuck, Kristall, bei eBay stell ich's rein. 3, 2, 1, der Scheiß gehört dir, rück die Kohle raus, investiert wird im Bier. Trash Life Rules, Juppies sind entsetzt, riech an meiner Socke und ich bitte dir wird schlecht. Scheiß auf die Witzhänger in der Beugung, auf mein Platz ist kein Platz für dich, nur reicher Teunung. Zurück zum Geschäft, der Schotter wird verscheckt, eindeutig Mauersteine, Fachmann gibt mir recht. Asbest liegt in der Luft, feinste Lacke und Gase, verdammt bin ich drauf. Ab, chillen frei, dreh ne Runde auf dem Bagger. Selfmade Tattoos und Kissing mit dem Tacker. Hardcore Life, hier auf meinem Platz. Ludolf, der Fünfte, du suchst und ich hab's. Sperme, in Berlin heißt es Vintage, Retro. Die Preise sind gigantisch, ergo. Meine Waren sind gefragt, übelst derber Schrott, doch der Schwarm Ipser zahlt. Hier ein Stein, den kann man noch gebrauchen. Bestimmt aus Hitlerskart für 20 Euro kannst du kaufen. Raritäten, Artefakte, soweit das Auge reicht. Goldschätze versteckt unter Meter hohen Dreck. So sieht es aus, mein Luxus mit Platz 10. Du bist blass vor Neid, denn jetzt hast du es gesehen. Doch Finger weg vom Schrott, sonst sind die Finger ab. Hector, mein Wachhund, bewacht ihn in der Nacht. Deine Überreste, sofern es welche gibt, routiniert mit dem Hausmüll vermischt.